Ein Band komplett ohne Detective Boys. Der muss gut sein. Hallo und herzlich willkommen zum 103. Conancast und zeitgleich dem ersten Conancast im Jahr 2017. Wir haben uns heute hier versammelt, um, ihr habt es schon am Titel gesehen, Band 90 zu besprechen, der am 12. Januar in Deutschland erschienen ist, also schon ein bisschen erhältlich. Wir haben uns den gemeinsam angeschaut und wollen euch einen kurzen Einblick geben in den Band und bewerten, ob sich der Kauf lohnt und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze und ihr kennt auch meine heutigen Mitstreiter, denn mit dabei ist heute auch Olli. Hallo Olli. Ja, hallo, frohes neues Jahr noch an alle, kann man noch sagen. Genau, und mit dabei ist auch Michi. Hallo Michi. Hallo, endlich mal wieder dabei. Und ich begrüße Johannes. Hallo Johannes. Hallo, hallo, grüß euch alle. Und es fehlt noch Lasse. Hallo Lasse. Hallo, schönen guten Tag. Genau, und nicht unerwähnt bleiben soll natürlich unser neues Intro und natürlich auch Outro, das ihr noch nicht gehört habt, aber das Intro habt ihr ja schon am Anfang des Conancasts gehört. Vielen Dank da an unseren Moderator im Forum Zero, der das Intro und Outro erstellt hat und uns zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank dafür. Das Outro hört ihr dann am Ende noch. Ihr habt es ja auch schon vielleicht in den Audiokommentaren gehört, die auch dieses Jahr schon teilweise veröffentlicht wurden. Und dann starten wir jetzt direkt durch mit der Analyse von Band 90, dem neuen Manga-Band hier in Deutschland. Da schauen wir uns zunächst einmal das Cover an. Da sehen wir wenig verwunderlich Conan, der ja schon auf allen Covern zu sehen. Ah nee, bei einem war er nicht dabei, wo der Kindergartenfall war. Da war ja Shinichi zu sehen, wenn ich mich richtig erinnere. Und bei Band 55 auch. Das waren zwei. Ah, okay, zwei. Dann haben wir ihn auf 88 Bänden jetzt gesehen. Also jetzt ist er wieder hier vorne drauf. Oh Wunder. Schau zu Boden nach irgendeinem Detail wahrscheinlich, dass er am Boden liegt. Im Hintergrund sehen wir zersprungenes Glas. Beziehungsweise eher ein großes Loch, ein bisschen Glas außenrum. Im Japanischen ist das sehr ähnlich. Das Glas ist ein bisschen heller, aber so die großen Unterschiede würde ich da jetzt nicht erkennen. Oder welches Cover findet ihr, wie ihr schöner? Ich finde das Japanische schöner, weil es im Japanischen Spiegelglas ist, was da kaputt ist. Und im Deutschen ist es Fensterglas. Und das sieht erstens nicht so schön aus, ist zweitens faktisch inkorrekt. Und ich finde das beim Japanischen auch besser, dass das so eine zentrierte Bruchstelle ist. Im Deutschen ist es einfach nur irgendwo zerbrochen und im Japanischen ist es ja so ein schönes, ergibt es so ein schönes Muster. Also ich glaube, im Japanischen zerspringt es auch gerade, denn immer in der Mitte, in diesem Loch, sieht man ja auch noch dieses Glas bisschen, so kleine Glasscherben, die da so noch nach hinten fliegen oder so, wenn ich das richtig erkenne. Aber das sind natürlich auch Details, die hier quasi überhaupt nichts zur Sache tun, wo man sich drauf versteifen kann, was überhaupt nichts bringt. Die Farbe des Manga-Bandes ist diesmal im Deutschen blau, dieses dunkelblau, wie es auch schon häufiger der Fall war, zuletzt bei Band 80. Jetzt wieder bei Band 90, passt ja ganz schön. Bei den 10er-Zahlen im Japanischen war die Farbe grün, so ein Giftgrün würde ich fast sagen. Also auch hier eine kleine Änderung. Die Farbe passt im Japanischen natürlich sehr schön zu Conans Outfit, das er da anhat, diese Weste oder was auch immer ist, so eine Jacke. Im Deutschen passt das Blau, ja, wozu auch immer, darf man sich dann ausdenken, zum Glas, keine Ahnung, das ist ja auch eher schwarz, naja. Gosh Aoyama, Egmont Manga, und an der Seite geht dann auch die Geschichte weiter mit dem Conan, der jetzt hingefallen ist. Passiert ja immer einiges, langsam geht's voran. Er wurde, glaube ich, vom Fußball getroffen. Und liegt da jetzt auf dem Fußboden. Naja, mal sehen, ob noch eine Luke aufgeht und noch mal runterfällt. Dürfen wir gespannt sein. Ja. Auf der Rückseite dann wieder ein Einleitungstext mit den ich persönlich sehr interessant fand und sehr, ja, mich dazu animiert hat, den Band dann auch zu lesen. Ich hätte ihn natürlich so oder so gelesen, oh Wunder. Aber hier geht's speziell um FBI, Schwarzorganisation, Grusel, Grusel sozusagen. Man ist schon ein bisschen gespannt darauf, was jetzt passiert mit Organisation, Gin, Wodka, FBI, Shuichi Akai. Ja, man ist gespannt. Und im Schlüsselloch sieht man natürlich auch gleich einen, ja, ein Charakter, der einem bekannt vorkommen dürfte, nämlich Azusa Enomoto, wo man sich wundern dürfte, denn sie war ja schon mal im Schlüsselloch zu sehen in Band 43, wenn ich mich nicht irre. Also direkt nach dem nach der Konfrontation damals mit Jody und Wermut da am Flughafen, in dem Band darauf, war sie dann im Schlüsselloch zu sehen, jetzt ist sie nochmal drin und ein Charakter, das kennen wir bei Gosho Aoyama nicht, der taucht nur ein einziges Mal im Schlüsselloch auf, ein zweites Mal ist komisch und demnach dürfte man hier schon ein bisschen, wenn man das noch in Erinnerung hat, dass sie in Band 43 da im Schlüsselloch war, in Erinnerung haben, da stimmt was nicht. Und was da nicht stimmt, werden wir dann im Band später erfahren. 6,50 € kostet der Band. Egmont-Manga.de ist die Website. Wunderbar. Gut, dann starten wir durch und blättern den Band mal auf die erste Seite. Da baumelt uns gleich Gosho Aoyama ins Gesicht. Nein, ist leider nicht 3D. Keines dieser schönen Wackelbilder. Sondern er hängt da einfach runter und hat eine... Nur so ein 3D-Schockeffekt wäre, wenn du den Band so aufmachst und der springt ja, dir entgegen. Das wäre lustig, wie so ein Clown aus so einer Box. Ja, er baumelt da schön rum. Hier hängt euer Aoyama ab, war glaube ich auch schon mal, ne? Aber hier hängt er jetzt tatsächlich und hat eine schöne Anekdote zu den Detective Conan Filmen. Die sind ja auch mal sehr schön zum 20-jährigen Jubiläum da. Wie das Ganze so entstanden ist mit Film 1, könnt ihr dann lesen, wenn ihr den Band habt. Und wenn ihr euch nur dafür interessiert, könnt ihr den Band auch kaufen oder einfach mal im Manga-Fachhandel eures Vertrauens einfach mal reinblättern. Ja, auf der nächsten Seite sehen wir dann die verantwortlichen Redakteure und so weiter und so fort. Steffen Hautog, Gestaltung Claudia V. Willhauer, glaube ich. Ich will es im neuen Jahr Willhauer mal perfekt machen. Gesagt, ja. Und Theresa Lindenstrut. Haben wir im 100. Cast geklärt. Koordination. Lindenstrut, ne? Oder Strut? Strut. Das klären wir im zweiten. Ah ja, stimmt, so war das, ja. Genau. Dann haben wir hier Conan und Shinichi, die wieder mal an einem Telefon was hören. Was hören sie denn da, Lasse? Du wolltest es doch in jedem Podcast jetzt sagen, dass sich das Bild ein bisschen nervt. Hedges Liebesgeständnis. Ja. Immer noch? Ja, immer noch. Aber er hat's ja auch noch nicht hinbekommen. Im nächsten Band ändert sich das dann tatsächlich. Also wenn immer bei der Reihenfolge bleibt, alle 5 Bände neues alternatives Cover. Jetzt haben wir es schon 5 Bände, also geht's nächstes Mal neu los. Im japanischen Original ist es tatsächlich so, da haben wir dann Conan und er hat so ein Seil in der Hand und an dem hängt dann oben festgebunden Shinichi. Also quasi auch eine Anspielung auf einen Fall in diesem Band, so wie es halt im japanischen immer üblich ist. Im Deutschen ist es halt immer eine Anlehnung an den an Band 86 war das in diesem Fall. Und dann blättern wir weiter auf die nächste Seite. Da haben wir wie immer die Inhaltsangabe, was bisher geschah und den Inhalt mit den 11 Kapiteln. Soweit ohne Fehler. Das war ja auch in letzter Zeit nicht immer ganz eindeutig. Da gab es schon einige Vertauscher und Copy-Paste-Fehler, wie ich das sehe. Diesmal eindeutig, wobei ich mit der einen Seitenzahl vielleicht nicht ganz zufrieden bin. Aber ich glaube, bei Fall 5 beginnt nämlich quasi erst auf der nächsten Seite. Aber ich will ja nicht so kleinlich sein. Und dann sehen wir auf der nächsten Seite auch schon Conan mit paar Schwärzungsfehlern, so wie ich das hier bei mir sehe. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Doch, In seinen Haaren. Leicht, würde ich aber sagen. Ja, aber es ist ja leider wieder hier der Fall. Und das finde ich immer noch nicht schön, muss ich ja direkt am Anfang schon mal erwähnen. Der Band hat auch viele Fehler, wenn Sachen dick geschrieben sind bei mir. Dann hat er viele wo das Schwarz einfach verwischt ist. Wie meinst du, wo wird denn dick geschrieben? In den Sprechblasen, wenn. Größeren Sprechblasen meinst du, ne? Oder nee, auch in normalen Sprechblasen. Ah, okay. Wenn da irgendwas fett geschrieben ist, dann passiert es in diesem Band öfter mal. Ach, stimmt, da habe ich noch gar nicht drauf geachtet, dass manchmal fett geschrieben wird. Das ist tatsächlich. Aber ich das ist mir nicht. Mir jetzt nicht so aufgefallen. Überhaupt nicht, also, nee, mir auch nicht. Aber gut. Das war eigentlich alles klar gedruckt bei mir, oder? Ich habe die übersehen. Ja, kann ja auch sein. Die Lasse meint. Ja, gut, kann ja jeder unterschiedlich sehen, deswegen sind wir auch mehrere hier im Podcast, dass ich nicht meine eigene persönliche Geschichte zu diesem Band erzähle, sondern dass wir mehrere Sichtweisen hier mal haben. Und jetzt beginnen wir direkt dann auch mit dem Inhalt, mit dem ersten Fall, der ja schon im Band 89 losging, wenn ihr euch erinnert, sonst auch gerne mal in dem alten Podcast reinhören, und alt ist er ja nicht, im Podcast zu Band 89 reinhören. Und den Fall wird uns jetzt Johannes nochmal kurz vorstellen und dann auch, wie es dann weitergeht in Band 90. Ja, genau. Und wie gesagt, Philipp hat es ja schon gesagt, der Fall beginnt in Band 89 und deswegen hole ich nochmal ein bisschen dahin aus, weil sonst ist es jetzt einfach so, der direkte Einstieg ist, glaube ich, ein bisschen Sprung ins kalte Wasser. Also es ging darum, dass Ai Haibara sich an einen Namen erinnert hat, und zwar Koji Haneda, der auch auf der Liste drauf stand fürs APTX. Und zwar ging es darum, dass er auch tot war und zwei Namen unter Shinichi Kudo stand. Und die recherchieren ein bisschen und finden dann ein paar Details zu dem damaligen Tathergang heraus. Und Subaru Okiya stößt noch dazu. Und Professor Agasa wird zu einem Tatort gerufen oder wurde von von Inspektor Megure angerufen, dass er mal bitte zu einem Tatort kommen soll. Und der weist verblüffende Ähnlichkeiten zu dem alten Tatort auf von Koji Haneda. Und das ist der Grund, warum sich alle, also Professor Agasa, Conan und Subaru Okiya zum Tatort begeben, denn an dem Tatort ist noch eine Schere gefunden worden mit einer Funktion. Und was das für eine Funktion ist, soll Professor Agasa erklären. Subaru Okiya gibt sich dann als Assistent aus, damit er auch bei dem Fall dabei sein kann. Und ja, das war so die alte Geschichte aus dem alten Band. Im neuen Band sind sie dort dann ein bisschen am Ermitteln, finden den Herrn Senba, der das Opfer gefunden hat, und sie versuchen zu ermitteln, wer denn der Täter ist, wer das Opfer erschlagen hat. Und ja, das alles findet in der Villa statt. Das Problem ist, dass die Tatwaffe fehlt. Es ist quasi, die Leibwächter stehen vorm Haus, die dort engagiert sind, und sie haben bei dem Herrn keine Waffe gefunden. Und Conan und Subaru verdächtigen ihn aber trotzdem. Und warum das so ist, was ihn so verdächtig macht, das lest ihr am besten selbst. Ja, also ich fand den Einstieg ein bisschen verwirrend oder ein bisschen, ja, wie du schon sagtest, ins kalte Wasser geworfen, weil ich mich nicht mehr so an das letzte Kapitel in Band 89 erinnerte. Ist natürlich schön, dass hier die Namensboxen von dem Herrn Senba nochmal eingefügt war. Ansonsten, ja, der Fall an sich ganz in Ordnung. Ich bin ja ein großer Fan von den Fällen, wo der Täter quasi feststeht und man nur noch rausfinden muss, wie er es denn geschafft hat, das Opfer umzubringen, oder das spätere Opfer umzubringen. Diesmal allerdings nicht so gelungen, weil auch der Tatort bisschen um die Ecke ging und mit den Tatwerkzeugen und dies und das, ja, fand ich nicht so schön. Und auch am Ende ist mir ein bisschen negativ aufgefallen, dass diese Maskerade von Subaru Okiya bisschen ins Lächerliche gezogen wird. Ich meine, in den vorigen Fällen, wo Subaru Okiya aufgetreten ist, war halt immer Subaru Okiya und da ist der Name Akai nie gefallen. Hier fällt er und er macht dann sein Auge auf und dies und das. Das finde ich irgendwie ein bisschen, da verschwimmt diese ganze Subaru Okiya-Verkleidung total, die er vorher so konsequent aufrechterhalten hat, und quasi so, als würde er das plötzlich jetzt fallen lassen, weil er weiß, dass der Leser jetzt weiß, wer er ist. Und das ist halt so, das darf für mich nicht sein, und das wertet das Ganze für mich ein bisschen herab. Ansonsten finde ich den Fall aber ganz solide und auch schön, dass wir hier bei der Haupthandlung ein bisschen vorankommen. Ich gebe durchschnittliche 3 von 5 Ameisen. Aber das ist doch, das hat er auch schon, ist doch eigentlich nur das Auge. Ja, aber er wird auch als Shuichi Akai angesprochen, und das mag ich alles nicht. Ich finde, er muss weiterhin als Subaru Okiya angesprochen werden. Wird er ja auch. Nö. Ja, aber Agasa fragt in der einen Szene, wo ist denn eigentlich Shuichi Akai? Ja, das darf für mich, also ich finde das nicht schön. Aber vor Megure und so heißt doch auch weiterhin Subaru-san. Ja, aber die haben ja auch vorher, hat ja Agasa auch nie gesagt, hier, das ist jetzt Akai. Ja, weil sie nie alleine waren. Ja. Ja, stimmt. Ja, aber man hätte es an den Leser vielleicht auch nicht zeigen sollen. Stört mich halt. Ja, also der Fall, die Fallauflösung fand ich auf jeden Fall interessant. Nur im Nachhinein betrachtet war das jetzt der Fall wieder mal hier Mittel zum Zweck, um zum großen Finale zu kommen. Also ich schließe mich Philipp an, also mit den 3 Ameisen, weil es waren noch nette Easter Eggs mit bei. Wie meinst du das, Easter Eggs? Ich sag nur Glas. Ach ja, du meinst den Name, der auf dem Glas stand, oder wie? Genau. Das Kapitel in Band 89 zählt ja auch dazu, und ja, da kamen ja auch einige Personen vor, die zum Schluss eigentlich nicht vorkamen. Also da kam jetzt in Anführungszeichen der große Knall, aber danach nichts mehr. Das, ja, finde ich jetzt im Nachhinein ein bisschen schade. Also ich hätte vielleicht nochmal so im Nachhinein vielleicht nochmal Ei und Camel so vielleicht im nächsten Kapitel vielleicht nochmal gesehen oder so. Okay, das hätte dann mit dem Schluss nicht dann so gut gepasst. Ja, mir hat der Fall auch nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Also ich fand auch den Trick diesmal nicht so besonders und auch nicht so unbedingt nachvollziehbar oder so. Also bin auch nicht drauf gekommen. Ja, gut gefallen hat mir halt, dass Okia mit dabei war und dass er halt auch mit der Hauptermittler war und ja, wie das Ganze eigentlich so zustande gekommen ist, dass Agatha aufgrund einer Erfindung zum Tatort gerufen wurde und was es mit dieser Erfindung denn so auf sich hat und was denn Conan und Okia dazu zu sagen haben. Es war schon eigentlich so mit ganz gut und das Beste vielleicht auch. Ja, der Fall hat mich jetzt nicht so begeistert und ja, hat mich auch nicht so mitgenommen. Von daher würde ich mich auch Philipp anschließen und den anderen auch soweit und gebe im Durchschnitt die 3 von 5 Gacha-Gacha-Cup-Sehen. Ich gebe dem Fall insgesamt 3,5 von 5. Den Trick an sich mit den Kugeln fand ich gut. Der Rest war ein bisschen langweilig, aber dafür war viele Handlungsentwicklung. Ja, und dieser Fall ist ja quasi jetzt die Eröffnung für eine Reihe von handlungsrelevanten Kapiteln. Von daher als Anfang davon ganz nett. Also ich muss sagen, ich kann mich da anschließen. Ich sehe das so ein bisschen wie Philipp. Hat ja gesagt, wenn der Täter schon feststeht, das ist immer ganz spannend, wie er es dann gemacht hat. Nur ich muss auch sagen, dass hier der Trick hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Ich fand das alles irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, ist irgendwie so breiig gewesen, war nichts, keine Ahnung, von Konsistenz irgendwie, würde ich das mal sagen. Es war auf jeden Fall, aber trotzdem einfach durch den Auftritt von Subaru Okia und den Dialog, den er auch da mit Conan dann geführt hat, das fand ich schon sehr interessant und sehe das generell so, dass die Tricks in diesem Band eher mau sind, aber die Handlung wird halt weitergetrieben. Das ist, denke ich, die Stärke. Aber das ist jetzt erstmal meine Meinung vorweg, da kommen wir ja später nochmal zu. Ich würde im Fall auch nur 3 von 5 Glasscherben geben, muss ich sagen. Genau. Und dann machen wir auch direkt weiter mit dem nächsten Fall, mit dem Geisterdetektiv. Nicht mit dem Meister, sondern mit dem Geisterdetektiv. Und den Fall wird uns jetzt Michi vorstellen. Ja, Kogoro kriegt eine Einladung für eine Fernsehsendung. Erstmal ist er nicht begeistert, aber dann gibt es ja natürlich wieder das magische Stichwort oder der magische Name, Yoko Okino. Und da ist immer wieder Feuer und Flamme. Und es geht da um einen Geisterdetektiv, der dem Geist von Koji Haneda beschwören will. Und das ist ja das Opfer von Fall vor 17 Jahren. Also, die haben dann halt ein Treffen im Hotel. Conan kommt mit, weil er nicht da ist. Und er natürlich auch wieder ein paar Infos zu dem Fall haben will. Also, sie treffen im Hotel erstmal den Regisseur der Sendung und dann hinterher finden sie auch den Geisterdetektiv, aber der ist tot. Er wurde ermordet und jetzt heißt es natürlich, wer war's und ja, der Täter scheint über dem Balkon entschwunden zu sein, also geflohen zu sein, ins Nachbarzimmer. Kokoro und Conan wollen natürlich dann hinterher und wer wohnt im Nachbarzimmer? Masumi Sera. Und nicht nur sie, sondern auch die Schwester außerhalb des Territoriums. Also als Sera den Namen Koji Haneda hört, ist sie natürlich dann seltsamerweise auch Feuer und Flamme und will bei der Feierauflösung helfen. Und wie es weitergeht, müsst ihr selber lesen. Auf jeden Fall lohnt es sich. Es gibt auch eine kleine Premiere, aber das verrate ich nicht. Ja, ich finde, also mir hat der Fall gut gefallen und aufgrund dessen gebe ich den mal 4 von 5 Schatten. Ja, würde ich mich anschließen. Also ich fand den Fall auch sehr gut, vor allen Dingen auch die Charaktere, die hier auftreten und wie der schlafende Kogoro dann am Ende mal wieder den Fall löst, war dieses Mal etwas besonders. Und ja, auch sehr interessant war halt diese spannende Situation mit Sera und ihrer Schwester außerhalb des Territoriums, was ja sozusagen noch nicht aufgetreten ist. Und sie versuchen das ja auch immer wieder zu verbergen. Und dann versucht Sera die ganze Zeit da dass sie sie bloß nicht entdecken. Und dann müssen sie aber dieses Apartment ja untersuchen, weil der Täter da durchgelaufen sein könnte. Also war schon mal sehr spannend sozusagen zu beobachten, wie sie den Tatort untersuchen, dann aber nicht die eine bestimmte Person finden sollten. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, auch das Ende dann war sehr spannend. Ein bisschen enttäuschend fand ich ja, dass dieser Geisterdetektiv da nicht in Erscheinung getreten ist und diesen Koji Hane da beschworen hätte. Hätte mich ja interessiert, wie er das gemacht hätte, aber naja, dazu kam es leider nicht. Wir haben dafür was anderes Brillantes präsentiert bekommen und ja, dann schließe ich mich wie gesagt an und ich vergebe hier 4 von 5, was vergebe ich, Vorhänge. Ja, ich fand den Fall auch sehr schön, vor allem auch, dass ganz unerwartet Masumi Sera und das Mädchen aus dem anderen, wie hieß das, von dem außerhalb des Territoriums aufgetreten sind, womit man ja am Anfang nicht gerechnet hatte, wo einfach nur Konnen und Kogoro zusammen unterwegs sind. Ja, der Trick an sich fand ich sehr interessant, weil ich mich auch gefragt hatte, wie das denn vonstatten gegangen sein könnte mit dem der Person, die über den Balkon geflohen ist. Und dann mit, wo sie dann ausprobieren mit den Handys, die sie auf den Tisch legen und dann fällt die Hälfte runter, ja, und die andere Hälfte nicht. Ich dachte mir, wie kann man es denn arrangieren, dass ganz sicher, dass die, dass der Teller und das Glas runterfallen, wenn man die Tür öffnet, war das doch so, ne? Nee, wenn man auf den Tisch haut. Genial, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Das ist aber so ausgefeilt, dass man im Endeffekt als Laie überhaupt keine Chance hat, auch nur ansatzweise darauf zu kommen. Demnach hier, ja, kleine Abzüge, aber sonst an sich fand ich das ganze Szenario und auch wie dann der Fall am Ende aufgeklärt wird, sehr, sehr schön. Also es gab viele neue Eindrücke, nicht mal unbedingt, also ich finde das ja sonst immer schade, dass neue Fragen aufgeworfen werden. Hier wird ja sogar ein bisschen was beantwortet an alten Fragen, die wir so noch offen haben. Also guter Ausgleich, würde ich sagen. Von daher gehe ich ja hier mal zu 4 von 5 Stimmenverzerrern. Also wenn ich da gerade mal einhaken darf, ich muss sagen, hier fand ich den Trick eigentlich ganz gut, nur weil du sagtest, das ist sowas, wo man nicht drauf kommt. Es war irgendwie Zufall, hatte ich vorher in einer Dokumentation oder in so einem Lifehack-Video gesehen, mit einem Ei, wo das quasi dasselbe Prinzip war, wo man gesagt hat, wie schafft man es, dass ein Ei gerade auf dem Tisch steht und sowas. Und als er dann Takagik war, es glaube ich, auf den Tisch gehauen hat und da irgendwelche Rückstände hatte, da war mir eigentlich schon klar, wie es gemacht worden ist. Ah, okay. Ja, das mit der Person, die über den Balkon geflohen ist, das ist ja quasi jedem Fan irgendwie klar, dass es keine Person da war, die dann geflohen ist und dass der Täter irgendwo außerhalb ist. Das ist ja offensichtlich. Also man weiß auch, dass da irgendwie der Vorhang oder so im Spiel ist. Aber ja, das mit dem Tisch war tatsächlich neu. Wenn du das so gelöst hast, ist natürlich fantastisch. Ja, ich fand's gut. Nein, also auf jeden Fall würde ich dem Fall doch ein bisschen besser einstufen als den vorherigen. Einfach auch, weil hier so sticht natürlich genau die Story wieder hervor, würde ich mal behaupten. Die war nochmal, dass die vorangetrieben wird. Und ich würde dem Ganzen, und das Ende natürlich, was, glaube ich, Olli schon angesprochen hatte, das fand ich auch nochmal sehr spannend, muss ich sagen. Und ja, ich würde dem Ganzen auf jeden Fall 4 Weingläser geben. Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Fall, der ja auch schon ein bisschen durch den vorigen Fall so angeteasert wurde. Die Strafe für den Verrat und den Fall mit dem weiteren Verrat wird uns jetzt Olli vorstellen. Bitteschön. Oder auch nicht, ich verrate euch einfach alle und gehe. Tschüss, Olli. Ja. Tschüss. Okay, nicht, dass das irgendwer anders jetzt für mich ist. Da sollte ich lieber wieder zurückkommen. Also. Verrat's uns, Olli. Ja. Ja. Schlechte Spitze, ja. Podcast. Sehr gut, ja, dann fangen wir mal an. Und zwar in der Vergangenheit fangen wir an. Und zwar sehen wir, wie Amuro, der ja als Ray Furuya auch bekannt ist, wie wir wissen, von der Sicherheitspolizei in die Organisation eingeschleust wurde. Und in dieser Zeit rennt er da gerade eine Treppe hoch und hat Gedanken an Scotch, den wir ja auch schon kennen, sein Kollege bei der Polizei, der ebenfalls eingeschleust wurde. Und der rennt da jetzt ganz panisch die Treppe hoch, erreicht das Dach und sieht dann Akai, der Scotch umgebracht hat, erschossen mit einem Revolver, und der nur sagt, ja, Verrat wird natürlich bestraft. Und ja, damit werden wir in die Gegenwart zurückgerissen, förmlich, weil Wermut Bourbon ruft in seinem Wagen, aber der reagiert erst gar nicht, und dann merkt man halt, dass ihn das auch sehr mitgenommen hat, die Geschichte. Und dann reden die beiden noch über das nächste Ziel, was sie untersuchen sollen, und ja. Ich muss, welches aber kurz ist. Reingrätschen darf, ich fand es ja ein bisschen verstörend, dass Bourbon gerade beim Autofahren so Gedanken an was anderes hat. Ich meine, das ist doch keine Vorbildfunktion, was Detective Conan ja größtenteils hat, wenn man beim Autofahren mit den Gedanken abschweift. Das ist doch lebensgefährlich, oder nicht? Ja, also, genau, weil er ja auch die Abzweigung nicht bekommen hat. Ja, fand ich jetzt ein bisschen schockierend, aber okay, also ja. Seit wann haben Organisationsmitglieder Vorbildfunktionen? Ja, nicht. Naja, er ist bei der japanischen Sicherheitspolizei. Ja, aber er ist trotzdem ein Organisationsmitglied. Ja, aber die fahren doch trotzdem ordentlich Auto. Guck dir ja Wodka an, der fährt auch richtig Auto. Wodka? Du meinst Gin? Gin fährt den, ich fährt nicht Wodka das Auto? Nee, Gin. Nee, Gin Porsche. Niemand mit seinem Auto fährt. Okay. Wir brauchen noch nicht über Yukiko reden. Die hat Verkehrssünden in jedem amerikanischen Bundesstaat wahrscheinlich. Stimmt. Okay, dann habe ich das ein bisschen falsch aufgegriffen, ja. Jetzt reden wir aber nicht über Yukiko und ihre Fahrkünste. Aber wir reden leider auch nicht über das Ziel der Organisation, was die beiden besprechen. Denn wir schlagen die Seite um und ja, befinden uns in dem Haus von Shinichi Kudo, woran Sonoko und Conan mal wieder engagiert hat oder motiviert hat, das Haus zu putzen. Und Herr Oki erlebt ja da und der sagt halt, vielen Dank für die Hilfe, alleine könnte ich dieses große Haus gar nicht putzen. Und Sonoko ist dann plötzlich sehr begeistert davon. Was? Und Okia ist sehr enttäuscht, dass Sera nicht mit dabei ist, aber die konnte halt leider nicht, weil die gerade mal wieder umzieht in ein anderes Hotel, aber das war der letzte Fall. Ja, in diesem Fall geht's dann weiter, und zwar hat Sonoko dann mal wieder eine Idee, oder wie sagt man das? Sie will halt mal wieder ein paar berühmte Leute besuchen, und zwar den einen Gitarristen. Ist das ein Gitarrist oder Musiker? Das ist eine gute Idee. Und der hat ein neues Album oder einen neuen Song will der schreiben, und der heißt Asaka. Und merkwürdigerweise ist halt der Name allein ja schon ein bisschen merkwürdig, aber in dem Ankündigungsplakat wird die Silbe K von Asaka mit C geschrieben, und im Japanischen gibt es die Silbe CA für K nicht, sondern halt da gibt es nur KA für K. Und da denken natürlich Okia und Conan natürlich gleich an Asaka und die Rum-Nachricht, die wir vorher schon gesehen und gehört haben. Und ja, deswegen haben die beiden dann gesagt, okay, wir müssen auch mit. Und dann erfahren sie dann halt, dass das im Internet aufgetaucht ist und auch schon eine Woche da drin rumkursiert. Und ja, deswegen weiß natürlich die Organisation ebenfalls Bescheid, denn die ist immer informiert, die hat bestimmt Twitter oder so. Und ja, dann gehen sie halt dahin zu dem Rockmusiker, wollen sich halt den Song anhören. Der ist aber noch nicht fertig geschrieben. Sie treffen dann da auf seine Managerin, die das halt so erzählt, dass der Song wohl doch noch nicht fertig ist. Und dann kommt noch der Boss der Plattenfirma, der ziemlich groß ist. Ein wichtiges Detail wohl wahrscheinlich. Und erzählt dann halt auch noch so ein bisschen über den Musiker, dass das jetzt sein letztes Konzert wird. Und dann kommt noch ein merkwürdiger Journalist, die sind ja immer verdächtig, diese Journalisten, der wirkt ganz mysteriös, und wie der sich dann erstmal da reingeschmuggelt hat, und das ist ein bisschen lustig, was er dann da so erzählt hat. Ja, dann wollen sie eigentlich auch schon wieder gehen, weil wenn es den Song nicht gibt, gibt es keinen Grund da zu bleiben, und dann erfahren sie halt auch, dass Ran und Sonoko gar nicht auf die Idee kamen, den ursprünglich zu besuchen, sondern das war nämlich Amuro, der das sehen wollte. Der taucht dann plötzlich auf, hat Azusa mit dabei, die offensichtlich auch Musik mag. Und ja, so haben die vier dann sozusagen eine illustre Runde. Okia trifft auf Amuro, das ist sehr interessant, wie sie sich dann da begegnen und Okia sich erstmal erinnern muss. Sehr lustig, und Ja, auch, das verrate ich jetzt schon mal, die Azusa, die halt mit dabei ist, da kommt Conan sehr schnell drauf, aufgrund der Widersprüchlichkeiten zu dem einen Girlband-Fall. Nee, das hier ist der Girlband-Fall. Oh, nee, das war der andere. Doch, war doch der andere. Azusa, das verschwimmt alles. Da hat Azusa ja nämlich gesagt, dass sie überhaupt nicht musikalisch ist und jetzt auf einmal doch. Und dadurch wird auch jedem Conan-Fan natürlich auch schon klar, dass dieser Azusa hier Wermut in Verkleidung ist. Und damit haben wir das Mysterium vom Anfang schon mal gelöst. Na, endlich! Vom Schlüsselloch meinst du, ne? Ja, genau das. Wie hast du das nur erkannt? Sherlock Holmes. Genau, und dann sagt Conan noch zu Okia und denkt sich so, ja, wir müssen hier verschwinden, weil die beiden kennen sich ja nicht und das darf nicht auffliegen, dass Akai noch lebt und so. Und dann dreht er sich um und sieht aber, dass die beiden total vergnügt miteinander reden. Das ist auch sehr lustig. Und dann, meint er aber trotzdem zu Okia, lass uns lieber schnell hier verschwinden. Und Okia ist ganz gelassen und sagt, nein, wir bleiben einfach hier, wir riskieren das einfach mal. Ja, und während sie das riskieren, findet einer der Wachmänner in dem Studio, sage ich jetzt mal, ich denke mal, nee, es ist, Studio ist zu klein, groß. Konzerthalle ist schon. Konzerthalle, sehr gut, oh, ich habe heute Wortfindungsstörung. In der Konzerthalle finden sie dann plötzlich den besagten Gitarristen, der den Song schreiben wollte, und der ist erhängt sozusagen. Ja, in der Konzerthalle, hängt aber ziemlich hoch und ja, deshalb ist jetzt die Frage, ja, Selbstmord kann es nicht sein, dafür hängt er zu hoch oder der hat ihn irgendwer ermordet, aber das geht vielleicht auch nicht, weil niemand kann den so hoch ziehen und es gab keine großen Hilfsmittel da. Also war es vielleicht doch Selbstmord? Ja, das ist die Frage, die unsere drei Detektive da vorantreibt und ich sage drei, weil wir haben Amuro, Okia und Conan, alle drei ermitteln gleichzeitig. Auch wieder sehr spannend hier dann die Szene und die Frage, ja, Okia und Amuro kennen sich nicht. Die beiden dürfen eigentlich nichts voneinander, von der gegenseitigen Identität erfahren und trotzdem ermitteln sie zusammen, also wie in dem letzten Fall, sehr angespannt die Situation und trotzdem muss man gemeinsam rauskriegen, wer der Täter war oder warum sich der Rockmusiker selbst umgebracht hat. All das, ja, müsst ihr auf jeden Fall selber lesen. Der Fall ist sehr empfehlenswert und ja, da würde ich doch mal sagen, ja, viel Spaß beim Lesen und ich muss mir mal ein bisschen über die Bewertung Gedanken machen und gebe erstmal ab an meine Kollegen. Ja, zuerst mal, ja, Philipp, du hattest recht, Wodka-Pferd. Meine Bewertungen sind so 4. Ich gebe dir mal 4 Handys. Es wird wieder mal ein bisschen Hintergrundinfo geboten. Und in Anbetracht auf einer anderen Situation aus den früheren Bänden. Ja, und wir haben hier Amuro, wir haben hier Wermut. Also wir haben ja ein gutes Star-Aufgebot. Ja, es war auch der Fall, wo ich dachte, oh, ich hab den Täter. Und dann zum Schluss, doch anders. Muss noch ein bisschen üben. Nee, aber da war, denke ich mal, Aoyama weiß hier mal wieder zu überraschen. Er hat nur einen kleinen einzelnen Manko. Darauf will ich jetzt nicht so eingehen, weil... Nee, jetzt musst du ihn auch sagen. Nicht einfach sagen, nee. Er hat einen Übersetzungsfehler. Okay, Entschuldigung. Ja, ich fand das ein bisschen blöd, wo hier wegen Rand Spitznamen die Geschichte, wo Azusa Engels, wie er sagt, und eigentlich heißt das ja Angel. Das hätte ich besser gefunden. Naja, aber Angel ist doch Engel. Ja, ich hätte die englische Bezeichnung da besser gefunden. Entschuldigung, Lasse. Nee, stimme ich dir zu, finde ich auch. Weil ja, im Japanischen sagt sie natürlich auch Angel. Als ja. Azusa. Nee, aber ansonsten war der Fall in Ordnung. Also 4. Ja, also mir hat der Fall sehr gut gefallen, sag ich mal so. In dem Sinne ist wirklich sehr gut. Also was mir sehr gefallen hat, dass hier so viele Personen auftreten. Einmal in der Gegenwart am Tatort, wie es schon erwähnt, halt die Spannung zwischen Okia und Amuro und dann halt auch noch Wermut, die da in Verkleidung ist und ja, dann aber auch die Hintergrundgeschichten oder die Vergangenheitsgeschichten halt um Scotch und um Akai und wir erfahren halt, wie wir hinten auf dem Buchrücken ist das nicht, naja, ihr wisst schon, was ich meine, gelesen haben, warum denn Amuro und Akai so ein schlechtes Verhältnis zueinander haben. Das erfahren wir und das wird aufgedeckt. Und ja, es geht, die Rum-Story geht sozusagen auch so ein bisschen weiter. Und ja, der Fall an sich, also dieser Trick, das fand ich jetzt nicht so besonders nachvollziehbar. Also ich habe so aber auch nicht so das Vorstellungsvermögen. Vielleicht lag es mit daran, dass ich mir das nicht so gut ging fand mir aber in dem auch Fall. So. Also ich muss sagen, freue ich mich auf die Animationsumsetzung, weil ich habe das auch nicht ganz nachvollziehen können, muss ich ehrlich sagen. Ja, genau, das hat bei mir dann so ein bisschen die Nachvollziehbarkeit in Frage gestellt, aber nichtsdestotrotz ist das ein super Fall und auch mit den lustigen Begebenheiten zwischendurch, wie die Charaktere manchmal aneinander geraten. Und die beste Szene in dem Fall fand ich dann, woran auf einmal Conan fragt, wie Azusa eigentlich mit Nachnamen heißt und wo ich gedacht habe, das weiß sie doch eigentlich oder auch nicht. Und naja, dann aber noch ein kleines Manko zum Schluss. Ich habe eine vermisste Erläuterung nicht gefunden. Und zwar kurz am Ende, als die Täterin dann oder der Täter oder der Selbstmörder kann nicht überführt werden. Oder doch? Naja, jedenfalls dann am Ende, wo dann halt nochmal auf das K von Asaka eingegangen wird. Da ist dann ein Sternchen und dann wird das aber nicht erklärt. Ich habe den Bad umgedreht und habe im Schwarz geguckt und hier und da, habe aber nichts gefunden und habe mich dann damit einfach mal zufrieden gegeben und habe einfach weitergelesen. Und ja, dann kam nochmal so ein sehr schöner Vergangenheitsrückblick und ja, jetzt blicke ich auch nicht mehr in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft und gebe euch mit in eure Zukunft hier 5 von 5 Revolvern. Oh, gerade jetzt Höchstbewertung. Ja, ich muss sagen, ich finde das den Fall, da kann ich mich, glaube ich, stundenlang drüber diskutieren. Ich finde es sehr schön, okay, dass der Reporter mit dabei ist, der hier quasi auch als Tatverdächtiger. Und der so ein bisschen aufmüpfig ist, nicht so dieser standardmäßige Tatverdächtige, der sagt, ja, ich bin halt tatverdächtig, bleib hier am Tatort, sondern er will gehen, er legt sich mit den Polizisten an, er will Fotos machen, er mischt das Ganze ein bisschen auf, er ist halt, ich finde das cool, dass mal jemand anders ist als die anderen Tatverdächtigen und ein bisschen für Action da sorgt. Ja, die Sache mit Scotch, die immer wieder mal eingeworfen wird, finde ich ein bisschen ja, schön, natürlich, dass man einen Einblick in die Vergangenheit bekommt. Allerdings ein bisschen komisch, dass sich sowohl Amuro als auch Okiya beide zeitgleich durch irgendwelche Äußerungen immer mal wieder an so einzelne Szenen erinnern. Ja, muss man natürlich als Aoyama irgendwie gucken, dass man das irgendwie ein bisschen häppchenweise einbaut, aber wirkte für mich nicht so ganz schlüssig, dass da immer mal wieder ein bisschen was von den Vergangenheitsfetzen fällt. Wobei das natürlich schön ist, dass wir hier die Erwähnung bekommen oder aufgeklärt wird, was es denn mit Scotch auf sich hat. Auch wieder ein Mysterium, das hier endlich mal geklärt wird. Ansonsten die vielen Identitäten, die halt so verdeckt da irgendwie umherschweifen, halt mit Conan, der halt vor Okiya noch ein bisschen Geheimniskrämerei bewahren muss. Okiya dann vor Bourbon und dann ist ja auch noch Wermut mit dabei und hast du nicht gesehen, dann kommt auch noch Randa irgendwie mit in dieses Identitätenwirrwarr rein. Das finde ich dann schon fast ein bisschen zu viel des Guten, zumal ja auch noch die Geschichte mit Scotch mit dabei ist. Also hier wird wirklich sehr viel in einen Raum geworfen und dadurch, dass der Fall ja auch mal 4 Kapitel wieder hat, endlich mal wieder, es gab ja vorher zahlreiche Fälle, die nur 3 Kapitel haben, jetzt endlich mal wieder 4, wo man auch merkt, dass Aoyama sich da Mühe gegeben hat, dass er da wieder ein bisschen was in Bewegung bringen will, ein bisschen länger mal eine Story aufbauen möchte, fand ich sehr schön. Allerdings dieses ganze Identitäten-Zeug, sag ich mal, wirkt für mich ein bisschen überladen. Und auch dadurch, dass halt Bourbon, Okiya und Conan an einem Tatort ermitteln, wo ich auch den Tathergang nicht wirklich nachvollziehen kann, genau wie Olli und Johannes auch schon sagten, die drei ermitteln zusammen und für mich wirkt das so, oder mehr oder weniger zusammen, und für mich wirkt das so wie bei einem Heiji-Fall, wo man auch nicht wirklich immer den Erläuterungen folgen kann, weil die beiden, oder in diesem Fall drei jetzt, wirklich in ihrer eigenen Welt denken und so voranpreschen und man als Leser nur denkt, aha, okay, ja, gut, alles klar. Und man kommt nicht wirklich mit. Das hat mich ein bisschen gestört bei den Kogoro-Fällen. Da ist es ja meistens, wo Conan dann die Hinweise fallen lässt, ist ja meistens so, da kommt man auch als normal denkender Mensch noch gut mit. Hier muss man wirklich schon ein bisschen mehr aufpassen, auch mit der Vergangenheitsgeschichte dann halt noch. Das mit ran fand ich aber auch sehr schön, dass dann halt, dass sie plötzlich die, das mit Wermut da in Raum nochmal gestellt wird, wo sie sich dann auch erstmal erinnern muss und am Ende dann auf die Fährte kommt, sag ich mal, und das könnte ja auch in der Vergangenheit oder in der Zukunft noch ein bisschen weiter ausgeschlachtet werden, weiß man ja nicht. Ja, also sehr viele Aspekte, die hier in diesen einen Fall mit reinfließen, fast ein bisschen zu viel des Guten. Ich möchte aber trotzdem nur 4 von 5 Seilen vergeben. Wenn ich mich da gerade einhängen darf, ich sehe das. Hängen. Ja. Ich fand das nämlich genau richtig so, diese Kombination mit so vielen Leuten, weil eben weil man es sonst nicht so hat, mit diesen verschiedenen Doppelidentitäten, das fand ich einfach, hat den Spannungspegel deutlich nach oben gemacht. Das war so das, deswegen fand ich, als ich das so gelesen habe und immer weiter, da konnte ich gar nicht aufhören, muss ich sagen. Also das hat spannungstechnisch den Bogen sehr weit gespannt und deswegen fand ich den Fall eigentlich doch sehr gut. Und vielleicht noch zu der Erläuterung, die da gefehlt hat, mit dem, wie der Sänger auf den Namen gekommen ist. Also soweit ich weiß, heißt morgens ist Asa im Japanischen. Und das hat er wohl dann einfach mit diesem, mit dem Kaffee, mit dem CA irgendwie nur zusammen verbunden, weil er sich da halt immer morgens in diesem Kaffee nach einer durchgemachten Nacht da getroffen hat. Genau, so, das ist, daher kommt das wohl. Aber es ist ja, wie gesagt, da fehlt halt nochmal der Hinweis, so, dieses Wortspiel, Rätsel oder was weiß ich, ist im Deutschen nicht nachvollziehbar. Da fehlt der Hinweis leider. Nee, aber ansonsten würde ich auch sagen, würde ich 4 Strickseile vergeben. Damit beginnen wir auch den letzten Fall dieses Bandes, der nur mit 2 von 5 Kapiteln hier drin ist, nämlich ein neuer Heiji-Fall. Zuerst besprechen wir noch ein bisschen im Café Poro mit Burma und Asusa das Ende des letzten Falles, aber danach geht es schnell weiter mit unserer Lieblingsteenagerin aus Osaka, denn Heiji hat mal wieder einen Fall an Land gezogen, nämlich er soll einen Goldschatz suchen der legendären Tokugawa-Dynastie und soll dafür in ein abgelegenes Dorf in Shizuoka fahren, das Yadorimura, und dort nach dem Gold suchen und will dafür auch Kogoro motivieren, aber der sagt, das Gold wird wahrscheinlich eh vom Staat eingezogen, da ist für mich nicht zu holen, deswegen kommt er nicht mit. Ran möchte eigentlich auch eher nicht mit, obwohl Feiertage sind, weil das klingt irgendwie gruselig, aber dann belügt Heiji sie mal wieder komplett dreist und täuscht vor, dass Shinichi da sein könnte, was Kon natürlich selbstverständlich nicht ganz so toll findet. Aber es scheint, als ob Heiji noch irgendeinen anderen Grund hat, Rankonnen und auch besonders Kazuha in dieses Dorf mitzuschleppen. Nach einen Tag später und eine Shinkansen-Fahrt später sind wir dann auch schon im Yadorimura angekommen, wo der Bürgermeister unsere Vierergruppe diesmal nur, weil Kogoro ja wie gesagt keine Lust hat, auch ganz schön mal, abholt und sie dazu motivieren will, das Gold zu finden und sagt, ja, Zugfahrt und so, Hotelkosten, ist alles bezahlt, dafür kriegst du kein Honorar. Findet Heiji aber ganz gut. Was er dann nicht so gut findet, ist, dass das Hotel kein richtiges Hotel ist, sondern ein schäbiger alter Gasthof und es auch offensichtlich kein Personal gibt, weil der Bürgermeister selbst kochen möchte. Blöd. Dann treffen sie auf allerlei Personen, auf allerlei anderen Leute, die ebenfalls das Gold suchen sollen. Unter anderem ein Archäologe, der irgendwie an George R. R. Martin erinnert, vom Aussehen her. Ein Historiker, ein Reporter, eine Schriftstellerin. Ja, und der Bürgermeister selbst. Und, beziehungsweise der Reporter weiß man nicht. Hinter seinem Alter steht ein Fragezeichen. Das könnte Rätsel aufwerfen. Für mich hat es vor allem ein Rätsel aufgeworfen, was da bei der deutschen Übersetzung irgendwie schiefgelaufen ist. Ja, ich wollte gerade sagen, ob das im japanischen Original auch so ist oder... Nein. Okay. Also weil es ist zweimal gemacht, dieser Boxenfehler. Ja. Ich dachte nämlich auch und so... Beim zweiten Mal wird aus Hajime zu Rumi auch noch irgendwie Ajime zu Rumi. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Weil da fehlt auch noch ein H im zweiten Kapitel der Namensform. Das ist echt kurios. Aber das mit dem Alter ist mir auch aufgefallen. Ich dachte, ist es jetzt ein Rätsel im Fall, ob er 42 war es, ne? 22. Ist oder nicht? 22. Ups. Oder nicht? Oder ist es einfach, dass sie bei der Übersetzung nicht ganz sicher waren, ob er wirklich 22 im japanischen Original steht? Denn bei der Zahl braucht man ja nichts übersetzen. Das ist einfach eine Zahl. Die ist ja genau, die schreiben ja. Die Zahl ja, sieht ja auch genau gleich aus. Ja, die schreiben ja auch mit den arabischen Zahlen. Das ist ja nichts Neues, so. Das kann ich auch übersetzen, so ist es nicht. Selbst wenn es auf Japanisch dastehen würde, denke ich mal, kann man das auch übersetzen dann. Aber dass die auch das Fragezeichen zweimal dahin gemacht haben. Wir können ja dann sehen im nächsten Band, wenn es dann wieder weitergeht mit dem Fall, vielleicht werden dann nochmal die Boxen eingeblendet. Kurios bei der Suche des Goldes ist auch noch, dass es vor einigen Jahren ebenfalls eine Expedition gab, um das Gold zu suchen, aber damals ist bei einem Erdrutsch ein ausländischer Bergarbeiter verschüttet worden und seitdem kommen auch irgendwie keine Touristen mehr ins Dorf. Oh Wunder. Blöd, ja. So ein Warum? Tödlicher Minenunfall. Jedenfalls will der Bürgermeister vor allem das Dorf revitalisieren, indem er all diese Personen ins Dorf gelockt hat, unter anderem auch Heiji. Doch Heiji hat offensichtlich noch eine andere Motivation, denn er fragt auch noch, ob die Landschaft hier wirklich so toll aussieht wie der Big Ben in London. Und auch randenkt mal wieder an London, denn Shinichi kommt natürlich nicht, weil Heiji natürlich gelogen hat, mal wieder. Das ist ja einer seiner Lieblingstricks, vielleicht kommt Shinichi, um Ran mitzukriegen. Ja, damit Connell mitkommt, ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Weil Ran ist nämlich besonders enttäuscht, weil sie wollte ihm noch endlich mal die Antwort geben auf sein Liebesgeständnis, etwas, was Gosho auch schon seit 3 Jahren anteasert. Jedes Jahr am Anfang des Jahres sagt er, freu dich auf Rans Antwort. Ja, dann kommt mal wieder doch nichts. Anstattdessen zeigt er uns bei jedem Heiji-Fall das Geständnis, um uns zu erinnern, ich hab's nicht vergessen. Jedenfalls hört Ran, dass Heiji sich nach der schönen Landschaft erkundigt und fragt irgendwie komisch, ob Kasuas Nervosität nicht Schmetterlinge im Bauch sein können, was mich in der deutschen Übersetzung irgendwie verwundert hat, weil das macht keinen Sinn. Im Japanischen spricht sie, dass das nicht vielleicht alles ein Omen der Liebe sein könnte, aber Schmetterlinge im Bauch macht bei Kasuya ja keinen Sinn, weil sie hat einfach nur Angst. Da setze ich auch mal ein Fragezeichen. Da nehme ich mir das Fragezeichen aus der Namensbox und setze es dahinter. Jedenfalls setzen sich dann alle zusammen zum schönen Abendessen. Die verschiedenen Persönlichkeiten streiten sich dann untereinander, der Schriftsteller und der Reporter. Der Reporter fängt sich von der Schriftstellerin auch noch eine Ohrfeige ein, weil er nämlich sehr über das Unglück anderer sich freut, nämlich das des Bergarbeiters, der damals, als er verschüttet wurde und wegen des Erdrutsches wurde sein Kehl zerquetscht und er konnte nicht mehr reden, deswegen hat er mit letzter Kraft 3 Buchstaben auf ein Blatt Papier gekritzelt, nämlich N-U-E. Und da erschrecken alle, zumindest die Teenager, denn Nu ist ein japanisches Fabelwesen, quasi die japanische Chimäre, die hier im Deutschen, wenn ich das richtig gesehen habe, manchmal mit SCH geschrieben wird, was ich irgendwie wie komisch fand, weil eigentlich kenne ich Chimäre nur mit CH. Mhm. Aber na gut, da setze ich auch mal das andere Fragezeichen dahinter. Und prompt, als die ganzen Leute von der Nu erzählen, ertönt draußen auch ein Schrei, der laut dem Archäologen zu der Nu gehört. Der verschwindet dann auch schnell wieder und die Lage beruhigt sich, denn wie der Historiker erklärt, gibt es hier auch einen Vogel, der ganz ähnlich schreit. Und daher hat die Nu aus den legendären Sagen ihren Schrei. Okay. Und Ran und Kasuha wollen natürlich sofort wieder abreisen, aber Heiji und Kon sagen, jetzt sind wir schon mal hier und es ist Nacht, lass uns bleiben. Deswegen gehen alle Leute zu ihrem Zimmer. Der Historiker findet irgendein komisches Blatt unter seiner Tür festgeklemmt, worauf etwas steht. Und als Heiji, Ran, Kasuha und Konnen ihr Zimmer untersuchen, leuchtet es auf einmal draußen hell, denn unten ist ein Feuer ausgebrochen. Irgendwie. Deswegen verlassen alle das Gebäude und als sie draußen vor dem Feuer stehen, erscheint auf der anderen Seite das legendäre Fabelwesen auf einmal und zerstört ein Schild. Es ist riesig und versetzt alle in Panik und Schrecken. Aber wegen des Feuers können Heiji und Konnen nicht direkt hin, deswegen müssen sie einmal ums Gebäude rum und das Fabelwesen ist weg. Dafür finden sie im Wald die Leiche des Historikers. Bam, bam, bam. Und damit beenden wir den Band mit einer Leiche, die 4 Krallenspuren im Rücken hat, als ob ein riesiger Tiger das den Mann umgebracht hätte. Oder eine Nu. Da stellt sich natürlich die Frage, ist die legendäre japanische Chimäre doch real? Ja! Ich fand den Fall sehr schön. Mal wieder ein längerer Heiji-Fall. Ist natürlich bei Conan immer ein Anzeichen für Qualität. Der Einstieg ist diesmal auch ein kleines bisschen langsamer. Ich meine, wir beenden das erste Kapitel ohne einen Toten. Da kann man schon sehen, dass es ein schöner, längerer Fall mit Setup ist. Die Charakterinteraktion fand ich auch sehr gut, dass die Schriftstellerin dem Reporter eine Ohrfeige gibt und der Historiker und der Archäologe sich so ein bisschen über sie lustig machen, weil ihre Romane so blöd sind. Und dann kommt natürlich auch noch Heiji dazu, der irgendwie auf das Gold sich als Ausrede beruft, aber dann doch nicht hinterher ist und eigentlich nur hinter Kasuo hinterher ist. Ran, die irgendwie versucht, Kasuo auf eine romantische Stimmung zu bringen, und Con, der eigentlich auf gar nichts Lust hat, irgendwie gefühlt. Es ist eigentlich alles sehr schön. Ich behalte mir meine Wertung vor für den nächsten Band, wenn wir den vollständigen Fall haben. Ja, das würde ich auch gerne machen, aber ich möchte auch schon mal eine kleine Meinungsäußerung geben. Also ja, finde den Plot der Geschichte finde ich halt im Prinzip eigentlich sehr gut, dass man sozusagen mal als Schatzsucher sozusagen irgendwo hinfährt, um halt sozusagen für ein Dorf sozusagen die Werbetrommel zu rühren, dass man das wieder belebt sozusagen und dass dann halt da die verschiedensten Charakterleute quasi auftauchen und alle ihre Eigenarten haben und dann am Ende halt wieder dieses Mysterium, wo man denkt, ja, kann gar nicht sein und auf einmal, oh verdammt, jetzt ist da doch dieses Riesenfabelwesen und es ist einfach real, das kann gar nicht widerlegt werden. Und naja, das werden wir dann im nächsten Band sehen. Hoffentlich dauert es nicht so lange. Das frage ich mich nur. 6 Monate? Okay. Oh, das ist aber lange. Ja, leider ja. Recht lang, ja. Ist so, muss ich sagen. Aber dann möchte ich da auch noch mal was anmerken, was mir nämlich noch aufgefallen ist. Ein kleiner Buchstabendreher. Vielleicht habt ihr den ja auch gefunden. Oh. Und zwar, der Buchstabendreher taucht auf, als nachdem die Charaktere quasi vorgestellt werden, kam ja erst der Archäologe, dann der Historiker, dann die Schauspielerin. Und dann kommt ja dieser Fragezeichen-Romanautor da. Und in dem letzten Panel, wo er sich sozusagen an Kasuo und ran macht, geht ja Heiji dazwischen und fragt, wer bist du, Vogel, denn überhaupt? Und dann fragt er ja, gehören die etwa zu dir? Und dann sagt Heiji im letzten Bild, ich habe dich zuerst was gefragt, Iso, antworte gefälligst. Und da steht Iso. Nee, ich glaube, also meinte, da fehlt einfach das A, dachte ich mir. Ah, das kann auch sein. Ich habe jetzt gedacht, er sagt los, antworte gefällig. Ah, nee, aber ich glaube, das ist ein L. Das ist auch ein L. Ja. Und deswegen L-O-S habe ich gedacht. Ja, aber dann wäre es ja klein geschrieben. Ja, das hast du recht. Da könnte auch ein großes A fehlen. Hätte ich dahin geschrieben. Habe ich mit meinem Kugelschreiber davor geschrieben, damit das ordentlich aussieht. Jetzt kannst du es aber nicht mehr als erste Auflage verkaufen. Macht nichts. Ich will es ja eh behalten, den Band. Der ist ja so toll. Ach, da kommen wir später noch zu. Ja, und das hatte mich dann in dem Sinne, ich dachte erst Iso, ist das ein japanisches Wort oder so? Na, keine Ahnung, und ja, man weiß es nicht. Ich setze eins der Fragezeichen an diese Sprechblase. Oh, da haben wir beide ja verteilt. Eins von Lasse, eins von dir. Sehr schön. Ja, also ich schließe mich meinen Vorrednern mal an. Also ich sag auch, Bewertung folgt im nächsten Band. Ja, aber auf den ersten Blick, also es ist der typische Heiji-Fall. Also, ja, wir haben da, wie in den letzten Sachen, also wieder ein Mysterium, was es zu lösen gilt. Ein Heiji-Fall mit einem Mysterium? Ja, also wieder mit einem mit einer Sagengestalt. Ja, und dann haben wir auch mal wieder unsere beiden Angsthäschen. Oh, wie süß. Es gibt wenig Schlimmeres aktuell in Konnen als das. Ran und Kasuo, wenn sie zusammen in einem übernatürlichen Fall sind, die super luschen werden. Das fängt schon damit an, als sie das Buch aufgeschlagen hat und einfach mal geschrien hat. So. Ja. Das kann ich aber sogar noch nachvollziehen, weil wenn ich irgendwo ein Buch aufschlage und über die ganze Seite ist was geschrieben, was fast wie die Schrift eines Verrückten wirkt, würde mir das auch erstmal Panik machen. Naja, aber du musst aber, er war ja Ausländer. Ja, im zweiten merkt man, dass das wilde gekritzelte Schreibübungen sind, aber auf den ersten Blick, das kann ich nur nachvollziehen, aber halt, sonst ist es halt bei jeder Kleinigkeit und Erwähnung zittern die halt und möchten am liebsten sofort nach Hause fahren. Nach 10 Kappas und so weiter sollte man irgendwann mal verstanden haben, dass es das nicht gibt und dass man da nicht ängstlich zu sein braucht. Aber okay, ja. Ja, es wird ja immer wieder so ausgelegt, dass es doch möglich ist. Ja, aber die sind ja, die können Karate und was kann Kasua auch, irgend so eine Kampfsportart. Aikido. Da muss man doch keine Angst haben vor so einen Viechern. Ja, aber die Geister sind immun gegen Schläge. Ja, und vor allem auch so ausgerechnet die Frauen und dann, Mann ey, das ist doch Rollenbilder und typisch. Tatsächlich im Band 86 hat Rania auch Angst vor dem Kamaitachi, aber da sagt Kasua tatsächlich mal, ach Quatsch, den schalten wir mit unseren Kampfkünsten doch aus. Hey. Weil das eben ein normaler Gegner ist, aber ich meine, gegen so eine riesige Chimäre machst du mir so Karate nix. Das kann ich eigentlich ja. Ich kann also, das eigentlich auch nachvollziehen. Da kann man schon Respekt vorhaben. Aber beim Vampirfall, da haben sie auch gedacht, ja, wie machen wir uns da immun und Knoblauch. Nee, auf jeden Fall, der Fall macht Lust auf mehr. Ja, wenn ich da mal was zu sagen darf, ich sehe das alles ein bisschen anders, muss ich sagen, mal eine konträre Bewertung. Also ich fand es ein bisschen langweilig. Fand ich den schlechtesten Fall in diesem Band, muss ich sagen. Ist vielleicht da deswegen geschuldet, einfach weil das erst die Einleitung war und vielleicht wird es noch besser, aber ich muss sagen, bislang fand ich es tatsächlich langweilig und hat mich irgendwie ein bisschen an den Fall erinnert, wo es um den brennenden Hund ging. Weiß aber nicht mehr genau, welcher das war. Das war auch so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, so, das hat mich da ein bisschen dran erinnert. Und das war vorm London-Fall war das kurz, so Band 71 oder so müsste genau, es gewesen sein. Naja. Der Hund von Bakerville. Genau. Ja, das deswegen hätte ich jetzt eher gesagt, aktuell eher 3 Sterne, mit Tendenz nach unten sogar, aber ja. Ja. Ja, also ich sehe das auch ähnlich. Ihr habt ja schon die ganzen positiven Seiten hier hervorgehoben, mit dem Liebesgeständnis und so weiter und so fort. Aber ich finde den Cut hier ein bisschen blöd von Band 90 zu 91, denn man hat hier 2 Kapitel drin. Im ersten Kapitel passiert mit dem Mysterium quasi gar nichts. Okay, es wird gesagt, es gibt vielleicht eine Nuhe. Und dann hört man am Ende irgendwas kreischen. Okay, da kann ich auch meine Stereoanlage anmachen, dann hört man auch was kreischen. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Mysterium. Im zweiten plätschert das auch ein bisschen vor sich hin und am Ende ist jemand, ja, taucht so ein Monster auf und am Ende ist dann halt ein Opfer da. Okay. Aber so, ich wüsste jetzt, also ich nehme ja gerne so Ermittlungsergebnisse schon mit und denke dann darüber nach, bis dann der nächste Band erscheint. Hier hat man irgendwie keinen Anhaltspunkt und sondern einfach nur so einen Fall offen rumliegen. Und man fragt sich, ja gut, was ist denn jetzt? Und also, es kommt ja natürlich noch was, aber ich finde den Schnitt ein bisschen blöd. Also ich hätte Heiji-Fälle mag ich lieber so im Ganzen lesen, statt so noch einen Cut dazwischen drin zu haben. Ja, ansonsten aber auch ganz ordentlich der Fall. Ich würde hier nicht bei 3 sein, sondern wahrscheinlich jetzt bei 4 so. Ich finde das ganze Setting nämlich sonst auch sehr schön, auch ein bisschen gruselig aufgemacht, auch mit diesen Charakteren. Und auch, dass es ein längerer Fall ist, das mag ich ja immer sehr, nicht dieser Standard-3-Kapitel-Fall. Ich denke mal, dass er länger sein wird. Gehe ich mal von aus, wäre es blöd, wenn es im nächsten Band gleich mit einem Kapitel abgeschlossen wird. Ja, fand ich sehr schön. Gut, dann sind wir durch mit den Fällen. Dann bleibt noch das Detektivlexikon. Da kann ja vielleicht Olli noch mal kurz ein paar Worte zu verlieren zu Yamaneko, Yamamura und Neko für die Katze, ne? Ja, Neko für die Katze, genau. Und Yama war doch der Spitzname von Inspektor Yamamura, der sich so genannt hatte. Ja. Okay. Oh Gott, oh Gott. Yama hat vielleicht auch irgendeine Bedeutung, vielleicht Dunkelheit oder so, dass das dunkle Katze oder so bedeutet, aber man weiß es nicht. Jedenfalls freut ihr euch bestimmt wieder, dass ich das Detektivlexikon wieder vorstellen kann. Letzte Band-Podcast habe ich ja gefehlt und da hat auch das Lexikon gefehlt. Ich weiß, ihr wart sehr entrüstet darüber. Keine Beschwerde, zip, zip. Ja, der Detektiv sozusagen, um den es diesmal geht, ist eigentlich kein Detektiv, sondern er wird hier als rätselhafter Dieb und trotzdem Ermittler beschrieben. Und die Beschreibung fängt eigentlich nur damit an, wie seine Diebeskünste sozusagen beschrieben werden, dass er das immer still und heimlich klaut und immer an sein Ziel kommt und alles, was er klauen will, auch wirklich kriegt. Und dann kommt die Frage, und was hat das mit dem Meisterdetektiv zu tun? Ähnlich wie bei, hey, Heiji, warum bist du eigentlich hier? Ja, das ist nämlich so, im Prinzip ist die Leute, die der Yamaneko bestiehlt, das sind dann mal alles irgendwelche skrupellosen, bösen Bosse oder so von irgendwelchen korrupten Firmen oder so. Und ja, wenn er die dann halt bestiehlt oder so, dann taucht da, glaube ich, irgendwie auch mal die Polizei mit auf und dann wird halt eben auch dieser korrupte Skandal dann immer mit aufgedeckt. Und deswegen bezeichnet ihn sein Kollege auch gerne mal als edlen Robin Hood, aber Yamaneko selbst sagt über sich, dass ihm das vollkommen egal ist, ihm geht's ausschließlich ums Geld. Und von Aoyama kriegen wir dann nochmal ein kleines Statement darum, dass er halt auch gerne unseren Meisterdieb Kaito Kid gerne in Conan auftreten lässt. Ja, also ich war beim Aussehen, als ich das Detektivlexikon aufgeschlagen hatte, hat mich diese Mütze sofort an Shuichi Akai erinnert. Ja. Ja, gut, dass es auch jemand anders so gegangen ist, nicht nur mir. Sieht ja, auch der Charakter sieht ja sehr ähnlich aus. Ich weiß nicht, ob Aoyama da bloß seine Zeichenkünste so angewandt hat oder ob das dann auch wirklich so, ob der da wirklich so aussieht. Puh, ja, keine Ahnung, aber hat mich sehr stark daran erinnert, muss ich sagen. Ja, so viel noch dazu. Der Yamaneko ist übrigens ein extrem meisterhafter Meisterdieb, denn offensichtlich hat er hier auch die Satzzeichen geklaut. Denn nach dem ersten Satz gleich fehlt mal wieder der Punkt. Ich habe das Gefühl, in jedem Detektivlexikon in den letzten paar Bänden fehlt immer ein Punkt irgendwo. Verstehe ich nicht, warum. Tja, wer weiß, was sie damit machen wollen. Der Punktedieb, vielleicht machen die eine Punktsammlung und, na okay, lassen wir das. Ja, weiter geht's dann noch mit den Hinweisen auf andere Manga. Natürlich die Detective Conan Special Romance Edition from Conan with Love, haben wir auch einen Podcast zu gemacht. Kaito Kid Treasured Edition mit Kaito Koruba. Hinweis noch hier, er heißt Kaito Kuroba. Da haben wir auch zu allen vier Bänden zu der Kaito Kid Treasured Edition eigene Podcast aufgenommen, da auch gerne reinhören. Auf der nächsten Seite Saint Young Man. Haben wir keinen Podcast zu gemacht, ist ja auch nicht zu Detective Conan gehörig. Hue Sakamoto haben wir auch keinen Podcast zu gemacht. Pocha Pocha Swimming Club, was auch immer das hier alles drin soll. Warum ist Sakamoto eigentlich als Mystery gelistet? Na, weil keiner weiß, wer das ist. Hue Sakamoto finde ich auch eher Romance vielleicht. Naja, wo würdest du es einordnen? Vorher bei der Detective Conan und Kaito Kid haben sie ja Mystery das Logo mit ihrem Oktopus, aber bei Sakamoto ist dann plötzlich ein anderes Mystery-Logo? Ja, das ist ja später bei Dog and Scissors auch so mit Comedy. Und Pocha Pocha Swimming Club hat auch ein anderes Comedy-Zeichen. Frag mich nicht. Das sind die alten Logos, diese vor dem Oktopus. Also diese Einheitlichkeit ist grandios, finde ich sehr schön. Kleine Ironie am Rande. Ja, Demon Lord Cameo, Our Miracle, hier sehr viel Werbung, die Saalprinzessin Back to School. Ich muss sagen, wenn hier so viel Werbung drin ist, Werbung lese ich, also ich informiere mich gerne, aber nicht mehr als so drei Werbeblöcke, sage ich mal. Das reicht dann auch irgendwann und hier sind 8, 9, 10 oder was, ich habe jetzt nicht gezählt, viel zu viel. Das ist ein bisschen überladen, finde ich. Na gut, wenn die noch ein bisschen Platz übrig hatten, lass sie machen. Und der Hinweis am Ende, Sudoppu, stopp, nicht von hinten lesen, sollten wir es auch geklärt haben nach 90 Bänden. Gut, ja, wie fandet ihr den Band? Würdet ihr ihn weiterempfehlen? Was war euer Lieblingsfall? Schieß los! Ja, also ich empfehle ihn auf jeden Fall weiter. Der Band macht nicht nur Lust auf mehr, sondern meiner Meinung nach macht er auch Lust, mal wieder in die älteren Bände zu schauen. Mein Tipp, lest euch mal hier von dem Band Fall 3 das Ende durch und dann schaut mal in Band 23 dass euch das Ende von Fall 4 an, was glaube ich. Und dann werdet ihr schon verstehen, was ich meine. Kleiner Hinweis, kleine Aufgabe von Michi hier noch für alle Hörer, gut. Er hat zwar ein, zwei kleine Schwächen, aber dennoch, also ich fand den Fall im Hotel gut und auch der Fall Bourbon, Okia und Wermut, auch der Hate-Fall, also jetzt nur nach der Besprechung, also 4,5 Stimmenverzehrer. Ich fand den Fall Band auch sehr gut und eine wesentliche Verbesserung im Vergleich zu Band 89, weil wir jetzt quasi, nachdem wir erst quasi lange eine Vorbereitung haben, jetzt so viel Haupthandlung am Stück bekommen. Ich meine, der Band ist bis auf zwei Kapitel am Ende so gut wie nur Haupthandlung, alles drumherum. Deswegen ein sehr starker Band, wo meine größten Probleme vor allem damit liegen, wie die deutsche Umsetzung teilweise an manchen Stellen gelaufen ist einfach. Sei es die Fragezeichen, das fehlende Asa, dass Azusa im Deutschen auf einmal, dass Wermut den Nachnamen von Azusa nicht kennt im Deutschen. Ne? Schmetterlinge im Bauch. Am Anfang Akai mit Shinichis Vater, was im Japanischen nicht vorkommt. Also das sind so alles in den Details, weil ich mich jetzt mehr mit dem japanischen Manga beschäftige, so Details, die mir halt auffallen in der Umsetzung, was früher halt mir nicht aufgefallen ist, weil ich es nicht besser wusste. Ich wollte sagen, aber das ist ja fast schon Meckern auf hohem Niveau, oder? Ja, also gesagt, kommt mir so vor. Wenn das meine größten Probleme mit dem Band sind, dann ist das eigentlich schon ein ziemlich guter Band. Ich würde doch 5 von 5 geben insgesamt. Ich wollte gerade sagen, jetzt erst überlegen und dann 5 von 5 raushauen. Ja, schwankte noch so leicht zwischen guter 4,5 und 5 von 5, aber ich würde doch 5 von 5 geben insgesamt, ja. Ja, also ich schwanke überhaupt nicht. Ich bin noch voll da hier. Wir können gleich noch den nächsten Podcast hier aufnehmen. Ja, ich fand den Band sehr gelungen. Also vor allen Dingen auch, weil wir wirklich, ja, wie Lasse schon sagte, viel Haupthandlung diesmal haben und nicht nur einen Strang, sondern auch gleich mehrere. Wir haben ja die Story um Masumi und ihre kleine Schwester und dann eben auch Bourbon und Akai, die Hintergrundgeschichte, und ja, dann Wermut spielt auch mit von der Partie. Also ja, wirklich sehr viel, was hier abseits der Fälle sozusagen passiert und was auch sehr spannend ist. Und dann eben, ja, ich sag's auch nochmal, wegen in den Fällen halt die angespannte Situation zwischen zwei Charakteren, die sich eigentlich nicht begegnen dürfen. Und dann die lustigen Begebenheiten, die wir zwischendurch immer mal hatten. Und ja, das alles ist ein vollkommen sehr gutes Paket. Und ja, daher empfehle ich den Manga auf jeden Fall. Und ja, jedem Fan der Hauptstory auf jeden Fall. Und ja, Bewertung hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Also 5 von 5 Charaktere, weil hier sehr viele von auftreten. Ja, würde ich mich nicht ganz anschließen, würde sagen eher auch 4,5, weil ich einfach sagen muss, so vom Story-technischen absoluter spannender Band, habe ich in einem durchgelesen. Muss aber sagen, so ein bisschen Abzüge muss es dann doch geben für die Fälle, weil manchmal ist es so einfach nur, dass die Fälle dann halt nebenher gespielt werden. Die fand ich nicht so gut zu durchschauen, was das Machbare angeht. Da muss ich sagen, das fand ich ein bisschen schlecht, so einfach nur Fälle, um Fälle drin zu haben, finde ich halt nicht gut. Das ist halt immer nur, um die Haupthandlung voranzutreiben. Aber das ist auch, sage ich mal, meckern auf hohem Niveau, weil ansonsten fand ich jemand wirklich super, habe den sehr gerne gelesen, auch wenn der letzte Heiji-Fall bislang noch nicht so spannend war, aber das ist so was noch da Abzüge gibt. Deswegen würde ich so sagen, im Großen und Ganzen 4,5 Dauerwellenfrisuren von Hajime Tsurumi, dem Reporter, der da aufgetreten ist, weil ich die Frisur so gut finde. Aber das, ja. Wie alt ist er nochmal? Ja, was weiß ich. 42 hattest du doch gesagt, vermutet. Ja, genau, 42 ist er jetzt. Ja, 4,5. Ja, also ich finde den Band auch sehr, sehr schön, muss ich sagen, nachdem wir im letzten Band ja ein bisschen unterdurchschnittliche Fälle hatten mit dem UFO-Fall und was da nicht noch alles war. Das war ja nicht wirklich das Gelbe vom Ei, um es mal so zu sagen. Jetzt mit dem Scherenfall dachte ich auch erst, ja, was da wohl passiert. Aber war ja dann im Endeffekt doch ganz gut. Vielleicht insgesamt ein bisschen viel Fälle, wo der Täter schon feststeht und ein bisschen, ja, zu wenig Rätsel. Aber es hat sich dann zum Ende hin auch gedreht. Sehr viele Detektive, sehr viele unterschiedliche Charaktere, die hier auftreten. Quasi alles so bunt mit dabei. Nur die Detective Boys haben gefehlt, das habe ich noch gar nicht bemerkt, uhu. Aber... Ja, stimmt, das wollte ich noch bemerken. Ein Band komplett ohne Detective Boys. Der muss gut sein. Das war richtig, das war automatisch 5 vor 5 von mir. Gut, dass du mich dran erinnerst, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Weil mich ihre Abwesenheit so überhaupt gar nicht gestört hat. Also ist auch keinem aufgefallen irgendwie, aber sie haben tatsächlich gefehlt. Ansonsten, was ich ein bisschen ja, blöd fand, hatte ich auch größtenteils schon erwähnt, in den einzelnen Fällen nochmal zusammenhängend, was ich ein bisschen gestört hat, war, dass dieser Fall oder dass dieses Koji Haneda und dieses Asaka-Mysterium sich quasi durch die ganzen hintereinander liegenden Fälle gezogen hat, ist natürlich sinnvoll, um ein bisschen Spannung aufzubauen, aber dass dann quasi Asaka in den Raum geworfen wird und dann im nächsten Fall taucht dann zufällig ein irgendwas mit Asaka auf und dann wird er ermittelt oder auch Koji Haneda und dann, ups, da ist gleich mal so ein Fall, zufällig vor 17 Jahren, ist natürlich so ein bisschen hingewürfelt, sage ich mal, von Aoyama, kann ich auch gut nachvollziehen, aber ansonsten, also ich habe hier wenig auszusetzen, die paar Rechtschreibfehler sind absolut zu verzeihen bei so viel Text, der hier drin steht, ansonsten alles astrein, paar Schwärzungsfehler, aber auch nicht so stark wie in den vorigen Bänden. Also, ich weiß nicht, was man noch hätte besser machen können. Ja, astrein. Nur das Rätsel, das Mysterium für den nächsten Band ist halt ein bisschen mau, aber da kann man offenbar auch verschiedener Meinung sein. Der nächste Band erscheint ja erst im Juli 2017, also ganze 6 Monate Wartezeit, da mit diesem, ich sag mal, billigen Mysterium nochmal offen rumzulaufen, ist ein bisschen schade, finde ich. Aber Aoyama hat sich ja auch nicht ausgesucht, dass wir in Deutschland 6 Monate Wartezeit haben, von daher, ja. Also dann der nächste Band im Juli 2017 und ich gebe hier dann tatsächlich auch 5 von 5 zerbrochene Gläser. Finde ich sehr, sehr schön, diesen Band. Kann ihn empfehlen. Auch Leuten, die nur für die einzelnen Fälle leben und nicht für die Hauptstory, auch da sehr empfehlenswert. dann sind wir auch durch mit dem heutigen Podcast. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören, hattet viele neue Erkenntnisse, entweder ob ihr den Band schon habt oder auch noch nicht, ob ihr jetzt eine Kaufempfehlung haben wollt. Ich hoffe, es war sehr aufschlussreich. Ihr könnt immer in die Kommentare schreiben, ob ihr den Band habt, wie er euch gefallen hat und so weiter und so fort. Ich verweise auf unsere Internetauftritte: conninwiki.org, conninforum.org, conninnews.org, twitter.com/conninnews, facebook.com/conninnews, instagram.com/conninnews, youtube.com/conninnews. Und wir sind auch auf iTunes zu finden. Als Conincast oder Conninnews könnt ihr uns dort kostenlos abonnieren, um keinen Podcast mehr zu verpassen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss, genießt das neue Outro. Ich hoffe, es gefällt euch. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt sicher. Tschüss. Tschüss. Ja, macht's gut. Und wenn euch der Band gefallen hat, kauft ihn gerne über unseren Wikishop. Tschö mit Ö.